Völlig überraschend hat der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko 6 Oppositionelle freigelassen, unter ihnen der frühere Präsidentschaftskandidat Statkevich. Am frühen Morgen erklärte dieser, er werde bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen im Oktober erneut versuchen zu kandidieren. Mit dieser Amnestie kommt Präsident Lukaschenko, der noch als der letzte Diktator Europas bezeichnet wird, der Europäischen Union entgegen. Dieser hatte ihn mehrfach wegen der Menschenrechtsverletzungen in Weißrussland kritisiert. Lukaschenko ist mehr als 20 Jahre an der Macht. Es gilt als sicher, dass er im Oktober wiedergewählt wird. In Brüssel wurde die Freilassung der Oppositionellen bereits begrüßt. Kritisiert wird dennoch, dass in Weißrussland nach wie vor die Todesstrafe gilt. Erst im letzten Jahr waren 2 junge Männer hingerichtet worden. Da Weißrussland finanziell Probleme hat, erhält es regelmäßig Kredite aus Moskau. Dennoch ist das Verhältnis zu Wladimir Putin nicht ungetrübt. Lukaschenko hat indirekt das Vorgehen des russischen Präsidenten gegenüber der Ukraine kritisiert und immer wieder auf die Unverletzbarkeit von Grenzen hingewiesen. Als Gastgeber der Friedenskonferenz von Minsk verlangt er zudem sowohl von den prorussischen Separatisten als auch von der Ukraine die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und die Suche nach einem Kompromiss.